sich der blutige Krieg in Tschetschenien, Protesten, Krawallen und zerstörten Häusern, nationalistischen Rechtspartei, die Höhe der Arbeitslosenhilfe richtet sich. Impressum, der linke Medienspiegel auf Radio Korax. Spiegel im Februar wollen wir uns zu Beginn befassen mit dem Exportweltmeister BRD und inwiefern die BRD dadurch gegen die Kriterien, die Stabilitätskriterien der EU verstößt. Dann wollen wir schauen, was für Karikaturen in der Charlie Hebdo, in dieser französischen Satirezeitung, ja, gezeigt werden. Ehe wir nach Berlin schauen, dort wurde gerade eine Satire zensiert. Und zwar eine Satire zur Olympiabewerbung 2024. Ehe wir uns mit der Bundeswehr befassen und mit ihrer Werbung an Schulen. Und abschließend wollen wir noch einen kleinen Blick auf die Festung Europa werfen und ja, die eskalierende tödliche Flüchtlingsabwehr. Unsere Sendung beginnen wir mit Wirtschaftsdaten und zwar mit einem Artikel des Internetportals Telepolis, geschrieben von Ralf Streck, und der Artikel heißt: Deutschland destabilisiert Finanzsystem mit Exportüberschuss immer stärker. Nach Berechnungen des IFO-Instituts ist Deutschland neuer Rekordweltmeister und das gefährliche Ungleichgewicht verschärft sich. Deutschland zeigt gerne anklagend mit dem Finger auf andere, welche die Stabilitätskriterien nicht einhalten. Doch man fasst sich in Berlin nur ungern an die eigene Nase und verteidigt einen gefährlichen Vorgang sogar weiter, obwohl sich die negative Tendenz sogar deutlich verstärkt. Das kann ganz besonders beim Exportüberschuss beobachtet werden. Für die Nachrichtenagentur Reuters hat das IFO-Institut in München berechnet, dass Deutschland 2014 mit Abstand den größten Exportüberschuss weltweit erzielt hat. Mit einem Überschuss von 285 Milliarden US-Dollar wurde sogar ein neuer Rekord aufgestellt. Das bedeutet, dass für diese Summe mehr Waren und Dienstleistungen aus Deutschland exportiert wurden, als ins Land importiert wurden. Abgeschlagen folgt China mit 150 Milliarden Dollar auf dem zweiten Rang und dahinter folgt der größte Ölexporteur Saudi-Arabien mit 100 Milliarden Dollar. Der breiter gefasste Leistungsbilanzüberschuss, in den auch geleistete und empfangene private und öffentliche Überweisungen, zum Beispiel von ausländischen Einwanderern in ihre Heimatländer, Beiträge an internationale Organisationen und Entwicklungshilfe eingerechnet werden, lag bei 220 Milliarden und damit um 30 Milliarden höher als im Vorjahr. Daraus ergibt sich für IFO-Experte Stefan Hensel ein Leistungsbilanzüberschuss von 7,5% der Wirtschaftsleistung. Und das liegt deutlich über dem Wert von 6%. Da von der Europäischen Zentralbank über die Geldschwemme der Eurokurs nach unten geprügelt wurde, rechnet das IFO-Institut sogar damit, dass sich der Leistungsbilanzüberschuss weiter erhöhen werde, weil der schwache Euro zudem die deutschen Exporte antreibe. Deshalb werde der Überschuss 2015 voraussichtlich sogar auf 8% steigen, erwartet Hensel. Doch die EU-Kommission stuft Überschüsse, die dauerhaft über 6% liegen, als stabilitätsgefährdend ein. Und Deutschland liegt seit Jahren über dieser Grenze, weshalb die Bundesregierung vor einem Jahr von Brüssel gerügt wurde. Immer wieder wurde Deutschland angehalten, mehr zu investieren und die Löhne zu erhöhen, um die Nachfrage im Inland zu stärken und die Importe zu fördern. Aus den USA hagelt es zum Teil harsche Kritik. Das US-Finanzministerium bezeichnet derlei Überschüsse als Risiko für die weltweite Finanzstabilität. Im Fall von China wurde der Überschuss lange sehr hart angeprangert und sogar mit Sanktionen gedroht, während die Kritik an Deutschland eher verhalten ausfällt, obwohl Deutschland 2012 China den Rang als Überschussweltmeister ablief. Deutlichere Worte fanden dagegen einige Experten. Deutschland ruiniert seine Nachbarn, lautete das Urteil von Wirtschaftsnobelpreisträger Paul Krugman im Herbst 2013. Krugman macht Deutschland für die Pein der Krisenländer verantwortlich. Denn deutschen Überschüssen stehen die Importe der Länder gegenüber, die sie über Schulden finanzieren müssen. Die Weigerung, mehr zu importieren, um den Überschuss abzubauen, wirke niederdrückend auch auf die Weltwirtschaft. Während unter dem deutschen Druck die Länder gezwungen werden, ihre Haushaltsdefizite abzubauen, tut Deutschland nichts, um gleichzeitig seine Überschüsse abzubauen. Diese Tendenz ist nun belegt und sie verstärkt sich sogar. Schickt die EU also demnächst die Troika, um Löhne zu erhöhen oder Investitionen anzuschieben und entmündigt auch Deutschland wegen dauerhaften Verstößen gegen Stabilitätskriterien? Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble beeindrucken jedenfalls auch die harten Fakten nicht. Wir treiben eine nachhaltige, ausgewogene Politik, erklärte er. Wir tun unseren Teil und steigern unsere private Nachfrage. Wir haben höhere Lohnabschlüsse und vieles mehr, fügte er an. Aber eine Schwächung der Wirtschaft, damit wir nicht zu viele Erfolge auf den Exportmärkten erzielen, ist nicht, was unsere Partner in der Welt von uns erwarten. Die sagen, wir sollten mehr Wachstum liefern. Man weiß, wie Schäuble reagiert hat, als sich Defizite in Griechenland, Portugal und Spanien nicht schnell genug verringert haben. Man kann sich ausmalen, wie er gepoltert hätte, wenn sie sich sogar noch erhöht hätten, wie nun der deutsche Überschuss. Deutschland betreibt eine Politik, die versucht, die Krisenfolgen durch Exportüberschüsse auf andere Währungsräume abzuwälzen. Das wird vermutlich tief in einem globalen Abwertungswettlauf führen. Japan praktiziert das schon seit Jahren, ohne aus der gefährlichen Spirale herauszukommen. Über eine Geldschwemme der Notenbank wird die Währung geschwächt, um Waren auf dem Weltmarkt billiger verkaufen zu können. Das kann kurzfristig Erfolge zeitigen, doch auch Japan ist längst wieder zurück in die Rezession gerutscht. Und das hat auch damit zu tun, dass die Europäische Zentralbank mit ihrer hilflosen Politik in den gefährlichen Währungskrieg eingestiegen ist und der Exportüberschuss in Deutschland so hoch ist. Der Abwertungswettlauf hat also längst begonnen. Dann wollen wir uns einem kleinen Schwerpunkt so etwas wie Satire zuwenden. Und zwar wollen wir uns zuallererst mit einem Artikel aus der Analyse und Kritik der Zeitung Charlie Hebdo zuwenden. Und der Artikel, der am 20. Januar in der noch aktuellen Ausgabe der Analyse und Kritik, die ja immer Mitte des Monats erscheint, erschienen ist, heißt rassistische Satire, einige Missverständnisse über Charlie Hebdo und Rassismus. Und der Artikel ist von Max Fischer geschrieben. Millionen Menschen, die nie zuvor von Charlie Hebdo gehört haben, sind in den letzten Tagen und Wochen mit den Karikaturen und Titelseiten der französischen Satirezeitschrift in Berührung gekommen. Bei vielen sind Fragen zu den Karikaturen zurückgeblieben und das nagende Gefühl, dass die Darstellung des Islam und von People of Color oft unsensibel oder sogar rassistisch ist. Manche argumentieren, die Karikaturen von Charlie Hebdo in Frage zu stellen, impliziere Verständnis für die TerroristInnen oder sei gleichbedeutend mit einer Kritik an der Meinungsfreiheit selbst. Doch das ist ein Trugschluss. Wir als Gesellschaft sind uns einig, dass es keinerlei Rechtfertigung für einen solchen Angriff geben kann und dass die Redefreiheit ein unhintergehbarer Wert ist. Doch ein anderer Fragenkomplex bleibt. Sind die Karikaturen von Charlie Hebdo etwas Hässlicheres als Satire? Sind sie rassistisch? Um diese Frage zu beantworten, lohnt ein Blick auf ein älteres Charlie Hebdo-Cover, das sich nicht im engeren Sinne auf den Islam bezieht, dazu später, und unter KritikInnerin des Magazins als einer der am offensichtlichsten rassistischen Titel herumgereicht wurde. Das Cover zeigt eine Gruppe kopftuchtragender, schwangerer nigerianischer Frauen, die rufen: Hände weg von unseren Sozialleistungen. Der Titel dazu: Die Sexsklavinnen von Boko Haram sind wütend. Oberflächlich betrachtet hat es den Anschein, als mache sich das Magazin über die nigerianischen Opfer von Menschenhandel lustig, indem es sie als Welfare Queens porträtiert. Doch das ist nicht die eigentliche Botschaft der Karikatur. In vielerlei Hinsicht sagt sie sogar das Gegenteil von dem, was die KritikerInnen meinen. Französische Satire ist nicht so geradlinig, wie es scheinen mag. Sie hat oft mehrere Ebenen. Die zweite Ebene dieser Titelseite bezieht sich auf die französische Innenpolitik. Als linkes Magazin bezieht Charlie Hebdo Stellung gegen die französische politische Rechte. Diese wendet sich gegen Sozialleistungen für MigrantInnen, die sie als gierige SozialbetrügerInnen porträtieren. Die tatsächliche Aussage des Charlie Hebdo-Titels lautet also: Beim Thema Sozialleistungen für MigrantInnen ist die politische Rechte Frankreichs so skrupellos, dass sie sogar Glauben machen will, die nigerianischen Opfer der Sexsklaverei der Terrorgruppe Boko Haram seien lediglich hier, um sich Sozialleistungen zu erschleichen. Charlie Hebdo macht sich also keineswegs den Gedanken zu eigen, die Sexsklavin von Boko Haram seien Sozialschmarotzerinnen. Sie nimmt ihn vielmehr auf die Schippe. Das Problem bei dieser Art von Satire: Ohne Kenntnisse der französischen Politik und Kultur ist diese Botschaft kaum zu verstehen. Der Titel scheint sogar eine ganz andere, rassistische Aussage zu transportieren. Ist der Kontext klar, sieht der Boko Haram-Titel schon sehr viel weniger rassistisch aus. Doch rassistisch ist er immer noch. Auch ohne ins Detail zu gehen, dürfte klar sein, dass die Art und Weise, wie diese Frauen gezeichnet sind, rassistische Bilder bedient. Bilder, die direkt aus der rassistischen Vorstellungswelt der Kolonialzeit über afrikanische Untermenschen stammen. Bilder, die unnötig sind, um den Punkt des Magazins über den Sozialleistungsdiskurs deutlich zu machen. Und die Gewichtung des Titels, der sich leichterdings der nigerianischen Opfer von Massenvergewaltigungen bedient, um französische PolitikerInnen aufs Korn zu nehmen, ist auf unangenehme Weise verräterisch. Dem sehr realen Leid dieser Frauen wird keine Sensibilität entgegengebracht. Es ist Nebensache. Das ist ein übliches Muster bei Charlie Hebdo-Karikaturen. Auch dann, wenn man die Ebene, auf die sie zielen, berücksichtigt. People of Color werden ganz selbstverständlich mit stereotypen Merkmalen dargestellt, die zu Recht als rassistisch gelten. Araberinnen mit großen Nasen, AfrikanerInnen mit großen Lippen. Auch stellen die Zeichnungen in Charlie Hebdo MuslimInnen und People of Color so gut wie durchgehend negativ dar. In der Summe vermitteln die Karikaturen die Botschaft, dass MuslimInnen schlechte, gewalttätige und irrationale Menschen seien. Diese Charakterisierung reproduziert einige der hartnäckigsten und am weitesten verbreiteten Stereotype über die weltweit 1,6 Milliarden MuslimInnen. Es gibt auch Argumente gegen die Aussage, dass die Karikaturen von Charlie Hebdo rassistisch seien. Eines lautet: Die Darstellungen würden rassistische Bilder parodieren, statt sie zu bestätigen. So wie beim Boko Haram-Cover. Ein anderes betont, die Verhöhnung des Islamismus ziele gerade darauf, eine Unterscheidung zwischen radikalem und gemäßigtem Islam zu treffen und sei damit in Wahrheit ein Dienst am Islam. Doch ebenso, wie wir den Kontext berücksichtigen müssen, um die satirischen Absichten von Charlie Hebdo zu verstehen, ist der Kontext wichtig, um den Effekt der Satire zu beurteilen. Die französische Gesellschaft steckt mitten in einem Kulturkampf. Frankreichs weiße Mehrheit, egal ob katholisch oder säkular, steht der Vorstellung, dass MigrantInnen jemals echte Französinnen sein könnten, äußerst skeptisch gegenüber. Dies drückt sich häufig in Feindseligkeiten gegenüber MuslimInnen oder dem Islam insgesamt aus. Diese Einstellungen machen MuslimInnen und nicht weißen Menschen in Frankreich das Leben sehr schwer. In diesem Kulturkampf steht Charlie Hebdo fest an der Seite der privilegierten Mehrheit gegen die unterprivilegierte Minderheit. Ja, die Zeitschrift kritisiert auch den Katholizismus, doch vor allem ist sie bekannt für ihre Breitseiten gegen die am stärksten benachteiligten Bevölkerungsgruppen. Im Ergebnis befeuern die Karikaturen eine Kultur der Feindseligkeit, eine, in der Religion und Herkunft über Status und den Besitz oder Nichtbesitz von Privilegien entscheiden. Der Schriftsteller Saladin Ahmed hat deutlich gemacht, warum diese Art Satire nicht den Effekt hat, den wir darin gerne sehen. In einem Feld, das von privilegierten Stimmen dominiert wird, reicht es nicht zu sagen, wir verarschen alle. In einer ungleichen Welt landet Satire, die sich über alle gleichermaßen lustig macht, am Ende an der Seite der Mächtigen. Jakob Canfield hat es noch auf eine einfache Formel gebracht. Weiße Männer treten nach unten. Das ist kein Rezept für gute Satire, sondern muss verurteilt werden. Wenn also die Karikaturen von Charlie Hebdo rassistische Vorstellungen zum Ausdruck bringen oder bedienen, wenn wir es also mit Satire zu tun haben, die nach unten tritt, warum fühlen wir uns so unwohl damit, die Zeitschrift zu kritisieren? Zum einen, weil die unfassbaren Verbrechen der terroristischen Angreifer in einem derart krassen Missverhältnis zu den Verfehlungen der Zeitschrift stehen, dass es einem schon wie Verrat erscheinen mag, beides überhaupt in einem Atemzug zu nennen. Zum anderen aber auch, weil Charlie Hebdo durch diesen Angriff tatsächlich zu einem Symbol für etwas geworden ist, das größer ist als die Satire, die die Karikaturen zum Ausdruck bringen, nämlich für den festen Willen, an der Rede- und Meinungsfreiheit auch im Angesicht tödlicher Bedrohung festzuhalten. Auch wenn die freie Meinungsäußerung in westlichen Ländern durch derartige Attacken nicht ernsthaft bedroht ist, so ist sie als abstrakter Wert doch einem ständigen Belagerungszustand in der Welt ausgesetzt und muss beständig verteidigt werden. Die Karikaturen sind zu einem Symbol dieses Kampfes geworden. Und doch, die Karikaturen zu etwas Größerem zu machen, fordert Opfer. Und wie so oft sind diese Opfer Angehörige der schwächsten und am stärksten benachteiligten Gruppen in der Gesellschaft, in diesem Fall die muslimischen und nicht weißen Zielscheiben der herabsetzenden Darstellungen durch Charlie Hebdo. Die gesellschaftliche Werte, für die Charlie Hebdo steht, Meinungsfreiheit und auch die Freiheit zu beleidigen, sind durch die Ereignisse gestärkt worden. Dasselbe gilt jedoch für die gesellschaftliche Übel, die Charlie Hebdo genährt und verschärft hat. Die Selbstbestätigung der Mehrheitsgesellschaft, die Marginalisierung der Schwachen und die Verhöhnung der anderen. Wir bleiben bei Satire und befassen uns mit Zensur in Berlin. Nachdem ein Wandbild, das im Juni an den 10. Jahrestag, also letzten Jahres, den 10. Jahrestag des Nagelbombenanschlags auf die Kolbstraße zensiert wurde durch die Polizei und ein Satz herausgeschnitten wurde und so das Wandbild beschädigt wurde. Und zwar der Satz Staat und Nazis Hand in Hand wurde zensiert. Gab es nun bei dem Start der Olympia-Bewerbungskampagne für die Olympia 2024, der ja nach Wunsch des Berliner Senates in Berlin stattfinden soll. Also es gibt ja die Bewerbung Hamburg für die Sommerspiele 2024 und Berlin, neben solchen Städten wie Boston zum Beispiel und anderen bekannten Großstädten, will also auch Berlin da nochmal großes Ereignis holen. Und diese Olympia-Bewerbung begann gleich mit einem Desaster, könnte man so sagen. Und der Telopolis entdeckte hier eine neue olympische Sportart und nannte danach auch gleich den Artikel, den wir euch jetzt vorstellen. Und er heißt: Neue olympische Sportart. Extrem abmahnen. Berlin versteht bei Olympia-Bewerbung keinen Spaß. Der Berliner Senat sowie ein Sportpropagandist haben den Blog Metronaut wegen einer bissigen Satire auf Unterlassung in Anspruch genommen. Die Abmahner störten sich an einer ungebetenen Hilfestellung für die Olympia-Bewerbung für 2024, die sich der Plakatmotive zu den Spielen von 1936 bediente. So sah man bis gestern Abend das impertinent bevormundende »Wir wollen die Spiele« Logo der Olympia-Lobbyisten auf Propagandabildern in Breker-Riefenstahl-Ästhetik. Die Satire erweckte den Anschein, als seien die neuen Plakate zur Olympia-Bewerbung der Presse vorgestellt und als bewusst provokant vermittelt worden. Dem namentlich genannten Sprecher legten die Metronauten dabei koksnasigen Werbesprech in den Mund, der wohl auf die Betroffenen so echt gewirkt haben dürfte, dass man ihn nicht als Satire anerkennen wollte. Berlin hat als Stadt die Kraft, begeisternde Spiele zu organisieren. Berlin hat die Kraft, einen offenen Umgang mit der Vergangenheit zu pflegen. Berlin hat die Kraft, die Vergangenheit mit der Zukunft zu verbinden. Wir möchten die Diskussion über die Vergangenheit der Olympischen Spiele ganz zu Anfang führen und dann in einem zweiten Schritt zeigen, wie gut die Spiele zur Stadt, zu den Menschen und zur Olympischen Bewegung passen. Modern und mobilisierend, mit Esprit und Freude, zum Anfassen und Erleben. Berlin war damals ein Magnet für Menschen überall auf der Welt und gab der Sehnsucht nach Olympia einen realen Ort. Spätestens beim letzten Satz hätte man auch mit Koks in der Nase stutzig werden müssen, denn Berlin zog bald darauf sehr viele junge Menschen aus dem Ausland an, denen es allerdings nicht um die Sehnsucht nach Olympia ging. Die Spiele waren in den Kriegsjahren ausgesetzt. Für Leser mit einfachem Gemüt, wie manchen Berliner Senator, hatten die Metronauten eigens auch zwei dick aufgetragene Motive ausgewählt, die garantiert nicht zum aktuellen Berliner Image passen. So sahen stahlbehemmte Soldaten und ein strahlender Hitlerjunge verklärt in die Berliner Luft. Doch die Preußen schossen schnell. Ein Berliner Promi-Anwalt rief zum 100-Meter-Lauf und mailte eine Abmahnung mit einer unsportlich kurzen Frist. Dem Empfänger blieben nach Kenntnisnahme laut eigener Aussage nicht einmal 2 Stunden, um sich Rechtsrat einzuholen. Die Metronauten nahmen vorläufig den Namen des Sportpropagandisten sowie das Logo aus dem Text. Ob die geforderte Unterwerfungsgeste geleistet wird oder ob man sich auf den juristischen Stafettenlauf nach Karlsruhe einlässt, wird sich erweisen. Doch auch der Berliner Anwalt der Reichen und Schönen hat einen Hürdenlauf vor sich. So muss er ein Gericht finden, das die Satire nicht als solche erkennen möchte. Der Abmahnung zufolge will er dem Gericht auftischen, Metronaut hätte den Text tatsächlich dem Propagandisten untergeschoben. Sportsfreunde des krawallig bekannten Blogs werden einen solchen Eindruck eher nicht gewinnen. Doch die Rennleitung hat gewisse Beurteilungsspielräume. Eine Persönlichkeitsverletzung könnte jedoch auch bei Einstufung als sarkastische Satire vorliegen, denn die wenigsten wollen ihren Namen mit Nazi-Propaganda in Verbindung gebracht sehen. Dann müssen sich die Anwälte am juristischen Hochreck messen, an dem bereits vor 2 Jahrzehnten der Grafiker Karl Steck turnte. Die Schiedsrichter in Karlsruhe erlaubten damals ein für Greenpeace gestaltetes Plakat, von dem zwar eine massive Persönlichkeitsbeeinträchtigung für einen Chemiemanager ausging, die aber sachbezogen blieb. Der dortige Beschwerdeführer war nur in seiner Funktion als Vorstandsvorsitzender eines FCKW-produzierenden Unternehmens angegriffen worden. So dürfen die Dinge auch an der Spree liegen, denn der Auseinandersetzung mit ihrer Propaganda für Olympische Spiele ausgerechnet in Berlin werden sich die Berliner Senatoren angesichts der Propagandaspiele von 1936 nun einmal stellen müssen. In jenen düsteren Jahren hatte auch Meinungsfreiheit und Satire bei Berliner Politikern keinen allzu hohen Stellenwert. Ab 1939 untersagten die Nazis sogar Karneval. In Amsterdam hingegen fand zeitgleich zu den Berliner Spielen eine Ausstellung mit unter anderem den Werken des Berliner Grafikers John Hartfield statt, der sich wie Metronaut mit satirischen Montagen gegen die Olympiapropaganda wehrte. Waren wir nicht vor einem Monat alle Charlie? Wer diese Abmahnung beauftragt hat, sollte bitte zum Dopingtest. Dringend. Thank you. Wir wenden uns jetzt unserem zweiten kleinen Schwerpunkt zu, und zwar Militär in der Schule. Hierzu stellen wir euch einen Artikel aus der Jungen Welt vor und einen Artikel aus dem Freitag. Wir beginnen mit dem Artikel aus dem Freitag, und diesen Artikel hört ihr jetzt, also zu Bundeswehrwerbung an Schulen. Das siegende Klassenzimmer. Mehrere Bundesländer versuchen, gegen einseitige Armeewerbung an Schulen vorzugehen. Endlich mal eine Erfolgsmeldung. Die Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen erklärte vor wenigen Tagen, dass derzeit 11.000 junge Menschen freiwillig den Wehrdienst leisten. Der höchste Stand seit Jahren. Viele Medien griffen die angebliche Jubelmeldung unhinterfragt auf. Dabei sind die Zahlen mäßig, wenn man aus Erfahrungen weiß, dass viele Freiwillige schon nach wenigen Monaten wieder abbrechen, bleiben am Ende des Quartals so wohl nur noch knapp 10.000. Diese Zahl liegt zwar leicht höher als im ersten Jahr des freiwilligen Wehrdienstes, doch den optimalen Nachwuchsbedarf beziffert die Bundeswehr auf 15.000 Soldaten. Seit junge deutsche Männer nicht mehr zwangsweise eingezogen werden, versucht das Militär über andere Wege an Nachwuchs zu gelangen. Von der Leyen will die Bundeswehr attraktiver machen, zudem wird die Werbung an Schulen verstärkt. Aber nun kommt ihnen die Politik in die Quere. Auf Druck von Friedensinitiativen wollen mehrere Bundesländer die Armeewerbung an Schulen einschränken oder ganz verhindern. Zudem sollen auch Vertreter von Friedensgruppen eingeladen werden. Doch wer sich die Regeln genauer anschaut, stellt fest, die Bundeswehr kann die Vorgaben umgehen. Und sie ist gegenüber der Friedensbewegung deutlich im Vorteil beim Kampf an der Heimatfront. Die Armee schickt extra ausgebildete Jugendoffiziere an die Schulen. Diese haben im Jahr 2013 fast 120.000 Kinder und Jugendliche erreicht. Meistens kommen sie in den Unterricht und halten Vorträge, beispielsweise über den Einsatz in Afghanistan. Oft sind sie auch mit Schulklassen in Kasernen oder spielen mehrere Tage lang das Bundeswehr-Rollenspiel Polis, bei dem das Kriegsführen als notwendig dargestellt wird. Auf der Webseite der Armee steht für Lehrer ein Formular bereit, um sich die jungen Soldaten ins Klassenzimmer zu holen oder mit ihnen ins Verteidigungsministerium nach Berlin zu fahren. Bustransfer und Mittagessen sind kostenlos. Kinderrechtler kritisieren diese Praxis seit langem. Vor gut einem Jahr hat sogar der UN-Ausschuss für die Rechte des Kindes die Bundeswehr aufgefordert, jegliche Bundeswehrwerbung bei Minderjährigen zu verbieten. Besonders die Auftritte von Soldaten an Schulen seien nicht mit der von Deutschland unterzeichneten UN-Kinderrechtskonvention vereinbar. Die Lehrergewerkschaft GEW sieht in der Präsenz der Jugendoffiziere an Schulen zudem einen Verstoß gegen die Grundsätze für politische Bildung in Deutschland, weil nur einseitig informiert werde. Mehrere Bundesländer wollen nun Schluss damit machen. In Sachsen-Anhalt hat das SPD-geführte Kultusministerium eine Handreichung für die Schulen erarbeitet. Truppenbesuche dürfen keinen erlebnispädagogischen Eventcharakter haben, ist dort zu lesen. Zudem sollen die Soldaten nicht mehr allein in den Unterricht kommen dürfen. Bei Einladung von Vertretern der Bundeswehr ist darauf zu achten, parallel oder zeitnah auch Vertretern friedenspolitischer Organisationen die Gelegenheit zur Darstellung entgegenstehender Positionen unter vergleichbaren Bedingungen zu gewähren. Jede direkte oder indirekte Form der Berufswerbung für die Bundeswehr an Schulen während der Schulzeit sei zu unterlassen. Kultusminister Stefan Dorgerlos sagt: Wir wollen Meinungsvielfalt ernst nehmen und fördern, gerade auch in der existenziellen Frage nach der Sicherung des Friedens. Der Koalitionspartner sieht das jedoch offenbar anders. Die CDU fordert eine Korrektur der Handreichung und spricht von Gängelei der Bundeswehr an Schulen. Doch damit liegt sie eindeutig falsch. Die Vorgaben sind windelweich. Schließlich ist lediglich darauf zu achten, dass auch Friedensinitiativen die Gelegenheit zum Auftritt im Unterricht bekommen. Eine Verpflichtung der Schulen sähe anders aus. Und selbst wenn sich alle Lehrer an die Aufforderung hielten, die Friedensbewegung hat gar nicht genügend Leute und ausreichend Zeit, um der Bundeswehr ernsthaft Paroli bieten zu können. Viele Gelegenheiten werden so zwangsläufig verpasst. Auch das Werbeverbot kann von der Bundeswehr problemlos umgangen werden. Offiziell sind die Jugendoffiziere nämlich an den Schulen, um über Sicherheitspolitik zu informieren und für die eigentliche Nachwuchswerbung gar nicht zuständig. Dennoch vermitteln die Jugendoffiziere natürlich ein einseitiges, positives Bild von ihrem Dienstherrn. Die Jugendoffiziere sind vom Verteidigungsministerium sogar dazu verpflichtet, nur die offiziellen Sichtweisen auf die Sicherheitspolitik wiederzugeben. Es ist ihnen also beispielsweise verboten, den Afghanistan-Einsatz zu kritisieren. Letztlich sollen sie ihre Zuhörer vom Auftrag der Bundeswehr überzeugen und sie vermitteln gerne Kontakt zum Karriereberater, wie die einzigen Wehrdienstberater mittlerweile heißen. Nicht nur in Sachsen-Anhalt, auch in Thüringen könnte es für die Bundeswehrwerber bald eng werden. Künftig sollen an Schulen keine Unterrichts-, Informations- und Bildungsveranstaltungen in alleiniger Durchführung der Bundeswehr mehr stattfinden, heißt es im Koalitionsvertrag der neuen rot-rot-grünen Landesregierung. Wie das in der Praxis umgesetzt wird, muss sich aber erst noch zeigen. Schulen müssen sich zwar an Vorgaben aus den Ministerien halten, grundsätzlich ist es ihnen aber selbst überlassen, externe Referenten einzuladen. Wie aus einer guten Idee eine schlechte Praxis wird, zeigt sich in Rheinland-Pfalz. Dort hat das Kultusministerium im Februar 2010 eine Vereinbarung mit der Bundeswehr unterzeichnet, die Jugendoffizieren den Zugang zu den Schulen sichert. Friedensgruppen protestierten. Das Ministerium zeigte sich gesprächsbereit. Um die Wogen zu glätten, vereinbarte es mit einigen, vor allem kirchlichen Gruppen im August 2011 einen eigenen Kooperationsvertrag. Doch von Gleichberechtigung kann keine Rede sein. Während die Jugendoffiziere in Rheinland-Pfalz von Sommer 2011 bis Ende 2013 rund 500 Schulbesuche verzeichnen konnten, waren ihre Kritiker im selben Zeitraum gerade einmal an 6 Schulen zu Gast. Die Friedensgruppen haben einfach zu wenige Leute und zu wenig Geld. Wegen dieser Erfahrung gibt es auch Streit unter den Kritikerinnen der Bundeswehr-Schuleinsätze. In Baden-Württemberg wurde ein Kooperationsvertrag zwischen der Bundeswehr und dem Kultusministerium im August letzten Jahres abgemildert. Anschließend wurde vom Ministerium gemeinsam mit mehreren Organisationen wie kirchlichen Friedensgruppen und der Lehrergewerkschaft GW eine Erklärung zur Stärkung der Friedensbildung an Schulen unterzeichnet. Konkret wird das Schriftstück jedoch nicht. Das führte zu heftigen Ärger zwischen den verschiedenen Friedensgruppen im Südwesten. Während sich die einen finanzielle Hilfe vom Ministerium versprachen, um an Schulen gleichberechtigt neben der Bundeswehr unterrichten zu können, kritisieren die anderen das Abweichen von der bisherigen Forderung, die Bundeswehr komplett aus den Schulen zu verbannen. Das landesweite Bündnis Schulfrei für die Bundeswehr zerbrach beinahe an dem Streit. Seitdem herrscht ein schlechtes Klima unter den Friedensgruppen in Baden-Württemberg. Die Bundeswehr hingegen setzt ihren Propagandafeldzug fort. Wenn sie in aller Welt mitkämpfen will, braucht sie junge Rekruten, die gerne auch im Klassenzimmer geworben werden. Ob das gegen Bildungsstandards oder Kinderrechte verstößt, scheint dann egal. Setzen 6. Artikel aus der Jungen Welt vom Wochenende geht es ebenfalls um Bundeswehrwerbung an Schulen und er betrachtet insbesondere, was in Sachsen-Anhalt passiert und der Artikel heißt Militärische Erlebnispädagogik, Schulausflüge zur Bundeswehr und terroristische Presseanfragen. Die deutsche Söldnerarmee braucht Nachwuchs. Dafür wirbt sie exzessiv in Schulen. Neben 231 Vorträgen von Karriereberatern und 31 Klassenausflügen zur Truppe veranstalten Jugendoffiziere bereits im ersten Quartal dieses Jahres 66 ein- oder mehrtägige Seminare mit Jugendlichen. Besonders beliebt bei Schulen ist das interaktive Planspiel POL und IS, Politik und internationale Sicherheit. Laut Bundesregierung hatten allein in diesem Januar 20 Schulen eine oder mehrere Klassen zu einem solchen dreitägigen Event geschickt. Für Februar und März sind bundesweit weitere 18 Veranstaltungen geplant. Vor allem Gymnasiasten will das Militär damit ködern. Anmelden können sich die Schulen einfach telefonisch. Die Bundeswehr kommt bei Bedarf direkt ins Haus und trägt die Kosten. Was sollen die Heeresdiener den Schülern beibringen? Handelt es sich um Pflichtveranstaltungen im Rahmen des Unterrichts? Die Leitung des Lukas-Cranach-Gymnasiums Wittenberg, Sachsen-Anhalt, die Ende Januar 2 11. Klassen zu einem Pol- und IS-Spiel nach Naumburg mit Übernachtung im Jugend- und Sporthotel Euroville geschickt hatte, wollte nicht darüber reden. Ein Anruf von Junge Welt brachte Schulleiter Bernd Ludley in Rage. Seine auf der Webseite des Gymnasiums angegebene Handynummer sei nicht für Auskünfte an die Presse, sondern nur für Notfälle wie Terror gedacht, wetterte er. Bei einem zweiten Anruf in seinem Büro verriet ein Pädagoge weder seinen Namen noch irgendetwas zur Sache. Mehr noch, er drohte Junge Welt lautstark mit einer Meldung beim Staatsschutz wegen Belästigung und Telefonterrors. Carina Kunze vom Kultusministerium Sachsen-Anhalt reagierte darauf mit Unverständnis. Erwachsene Menschen sollten mit der Presse vernünftig umgehen können, sagte sie gegenüber der Jungen Welt. Zwar seien Schulleiter nicht zu Auskünften gegenüber Medien verpflichtet, sie könnten aber, wenn sie unsicher sind, auf das zuständige Schulamt verweisen, informierte Kunze. Welche Veranstaltungen oder Exkursionen Schulen zusätzlich planten, liege indes in ihrer eigenen Hand. Das Land prüfe dies nicht und gebe nur die Richtung vor. Fündig wird man indes auf der Webseite des Gymnasiums. In höchsten Tönen lobt dort Geschichtslehrer Kurt Fuchs, der die Tour begleitet hatte, das Planspiel. Es sei bereits das 5. in Folge für Wittenberger Gymnasiasten. Die Pädagogen beabsichtigten damit, so Fuchs, den Jugendlichen die Zusammenhänge der Weltpolitik näher zu bringen. Danach mimten die 11. Klässler nach vorgegebener Weltlage Minister verschiedener Staaten, UN-Vertreter oder Banker. In den Simulationen werde ihr Blick auf Krisen, Konflikte und Handlungsoptionen realitätsnah ins Zentrum des Geschehens gerückt. Natürlich ganz im Sinne der Bundeswehr. Diese besitzen nach eigenen Angaben seit 1989 sämtliche Rechte für Pool und IS. Kurz zuvor wurde das Spiel von Wolfgang Leithold an der Universität Erlangen entwickelt. Die Bundeswehr erkannte früh das didaktische und konzeptionelle Potenzial, lobt sie sich auf ihrer Webseite www.jugendoffizier.eu, auf der sie auch Truppenbesuche für Schüler ab 14 Jahren bewirbt. Betreut und durchgeführt wird Pool und IS von insgesamt 92 Bundeswehr-Jugendoffizieren, verteilt auf alle Bundesländer. Die Schulleitung des Lukas-Cranach-Gymnasiums findet, die Simulation stelle einen wichtigen bildungspolitischen Auftrag für mündige Bürger dar, der die Demokratie stärke. Aus diesem Grund fördert auch die Landeszentrale für politische Bildung diese Maßnahme, schwärmt Lehrer Fuchs. Der sogenannte Beutelsbacher Konsens, zu dem sich die Bundeszentrale für politische Bildung offiziell verpflichtet hat, gerät dabei ins Hintertreffen. Denn danach sind Schulen verpflichtet, zu politischen Fragen immer mehrere Ansichten zur Diskussion zu stellen. Geschehe dies nicht, werde die Grenze zur Indoktrination überschritten. Darauf hatte sich im Dezember auch Sachsen-Anhalts SPD-Kultusminister Stefan Dorgerloh berufen, als er eine neue Richtlinie veröffentlicht hatte. Laut dieser sollten Jugendoffiziere der Bundeswehr nur dann vor Jugendlichen referieren dürfen, wenn auch Friedensinitiativen zu Wort kommen. Doch vor dem Veto der Koalitionspartnerin CDU knickte der SPD-Politiker wenige Tage später ein. Keine Friedensinitiativen also. Auch Lehrer könnten Nachbereitung betreiben. Lediglich freiwillig sollten Militärevents künftig für Schüler sein. Jugendoffiziere dürften außerdem nicht für das Heer werben. Dies sei weiterhin Sache von Berufsberatern. Die Schulen indes ebenso einladen dürfen. We'll be right back. Die letzte Ausgabe des linken Medienspiegels im Januar hat sich mit der Festung Europa befasst und mit dem Massengrab Mittelmeer und welche juristischen einfachen Möglichkeiten es gäbe, dieses zu stoppen, das Sterben im Mittelmeer. Und in den letzten Tagen hat leider die EU alle Befürchtungen überboten. Es gibt wirklich eine eskalierende Flüchtlingsabwehr, anders lässt sich das Ganze gar nicht mehr bezeichnen. Und hier wollen wir zumindest zum Ende des linken Medienspiegels im Februar einige Eckpunkte benennen. Also bereits im letzten Jahr sind 3500 Menschen auf dem Weg in die Festung Europa gestorben. Es sind insgesamt seit dem Fall der Mauer, also seit 1989, 90, 20.000 Menschen gestorben, über 20.000 Menschen auf dem Weg in das angeblich humane Europa. Und es gab es ja danach einen Massentod in Italien bei Lampedusa, eine nur durch Italien finanzierte Rettungsaktion, die sich nannte Mare Nostrum, die ja beendet wurde auf Druck insbesondere der BRD. Und nun, Anfang dieser Woche, wurde bekannt, dass es wieder zu einem Massensterben gekommen ist. Südlich von Lampedusa, dort sind 300 Menschen gestorben, die auf dem Weg in die EU waren, aus Libyen in Schlauchbooten. Und bereits zuvor dieses Jahr sind weitere 50 Flüchtlinge gestorben. Also schon jetzt gibt es weit über 350 Tote durch die Festung Europa. Und es kann nur noch mal betont werden, dass es eine politische Entscheidung ist, dass die Toten politisch gewollt sind, dass genug Fähren, genug Boote, genug sichere Zugverbindungen, genug sichere Flüge, genug Straßen, Wege in die EU gibt. Und all diese sind nur Flüchtlingen dadurch versperrt, dass sie nicht mit einem legalen Visum oder dergleichen in die EU einreisen können. Gleichzeitig, während nun also der nächste Massentod, das nächste Massensterben vor Lampedusa stattgefunden hat, gab es am Montag einen Sturm von 600 Flüchtlingen auf den Grenzzaun bei Melilla. Es haben 35 Flüchtlinge geschafft, diesen zu überwinden. Und die marokkanische Regierung antwortete mit einer Großrazzia in Melilla, in der Umgebung von dieser spanischen Enklave im Norden Marokkos. Und hierbei wurden 2100 Flüchtlinge verhaftet. Die temporären Unterkünfte wurden niedergebrannt und die Flüchtlinge wurden in entlegene Regionen Marokkos, also in die Sahara, zum Sterben? Fragezeichen. Verschleppt. Gleichzeitig finden in Südungarn Großrazzien statt und in der letzten Woche sind hierbei 8000 Migrantinnen aus Ex-Jugoslawien verhaftet wurden und in Gefangenenlager gesteckt worden. Und diese unmenschliche Flüchtlingspolitik, ist das, was die EU zu bieten hat. Und dieses zieht sich durch bis nach innen, bis in die Flüchtlingsunterbringung in der BRD, in den Landkreisen. So wurde ein Flüchtling zum Beispiel aus dem Landkreis Wittenberg direkt nach einer Operation abgeschoben. Dies war eine Dublin II-Abschiebung. Und er wurde nach Belgien abgeschoben und die Nachsorge seiner Operation ist dort nicht gewährleistet. Deshalb versucht er jetzt in Frankreich Hilfe zu finden, medizinische. Medienspiegel im Februar. Tschüss.